Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 564 an Goethe, Weimar, den 10. Januar 1799. Ich wünsche und hoffe zu hören, dass Sie diese Nacht ausgeschlafen haben und sich heute wieder besser befinden. Gestern musste ich mich wundern, wie Sie sich nach einer schlecht schlafenden Nacht und unter Wolken von Tabakrauch noch so ganz gut und bei Humor erhielten. Heute um 4 Uhr werde ich mich bei Ihnen einfinden. Nach geendigter Probe werden wir uns wohl zusammen bei geheimem Rat Vogts befinden. Meine Arbeit rückt doch immer etwas voran. Nulla dies sine linea. Wollen Sie mir etwa die letzte Woche der Allgemeinen Zeitung kommunizieren? Die meinige liegt in Jena. SCH.